ein falsches Schritt. Du wirst stärker sein, nimm der Dach der lange Messer, lass dich nicht allein. Jedes Herz auf Stahl. Und du weißt genau, dir bleibt jetzt keine Wahl. Das Spiel, das wir spielen, es könnte tödlich sein. Denn die Regeln sind grausam und schrecklich gemein. Eine blutige Spur ist hier über hoher Fall. Denn die Regeln der Straße sind mehr als kalt. Du hast sie gelernt, du weißt, was es heißt. Du kennst viele Härte, du kennst ihren Preis. Als jedes Herz aus Stahl. Und du weißt genau, dem bleibt jetzt keine Wahl. Das Spiel, das wir spielen, es könnte tödlich sein. Denn die Regeln sind grausam und schrecklich gemein. Kaltes Metall ist ein gutes Gefühl. Jeder steht im Schatten im tödlichen Spiel. Doch du kennst die Straße, du kennst dein Ziel. Das Leben ist hart als jedes andere Stahl. Und du weißt genau, dir bleibt jetzt keine Wahl. Das Spiel, das wir spielen, es könnte tödlich sein. Denn die Regeln sind grausam und schrecklich gemein.